نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Heute machen wir inshallah mit unserem Unterricht über den Dajjal weiter, und das wird der letzte Unterricht über dieses Thema sein. Das ist, meine ich, der vierte Unterricht. Und wir haben gesagt, wir wollen nur noch Ahadith besprechen. Das heißt, nur noch Ahadith über den Dajjal hören. Und das werden wir auch inshallah heute machen. Und wir wollten auch nicht authentische Hadith ansprechen, beziehungsweise erfundene, damit man weiß, wenn man diese hört. Doch das habe ich gelassen, weil das den Rahmen dann sprengen würde. Das würde dann nochmal extra einen Unterricht bedeuten. Und heute beschäftigen wir uns nur mit authentischen Hadith, und dann gehen wir bi'idhnillah zum nächsten Thema über, oder machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Wir werden heute den Hadith von An-Nawas ibn ibn Sam'an al-Kilabi radiallahu anhu besprechen, und auch noch andere Hadith. An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu berichtete, indem er sagte: Eines Morgens erwähnte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, den Dajjal. Er, sallallahu alaihi wasallam, setzte ihn in seiner Bedeutung herab. Das heißt, ihm selbst, dem Dajjal, hat er keine Bedeutung viel gegeben. Er hat ihn in der Bedeutung niedrig geschätzt. Und gleichzeitig gab er Bedeutung. Er gab Bedeutung den Fitan, das heißt den Versuchungen, mit denen Dajjal kommt und vor die wir auch gewarnt haben. Weiter erwähnt der Sahabi: Daraus dachten wir, dass er in der Gruppe, die unter den Dattelbäumen war, dort lebt. Also er hat gesagt, wir dachten, er ist unter dieser Gruppe, die unter den Dattelbäumen lebt. Also es gab Menschen, die dort gelebt haben, in der Nähe von so bestimmten Dattelbäumen. Als wir zu ihm gingen, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wusste er das von uns und fragte: Was ist euer Anliegen? Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte die Gruppe: Was ist euer Anliegen? Wir sagten: O Gesandter Allahs, eines Morgens erwähntest du den Dajjal und du hast ihn in seiner Bedeutung herabgesetzt, erniedrigt. Und du gabst ihm Wichtigkeit gleichzeitig, also den Fitan. So dachten wir, dass er unter der Gruppe ist, die bei den Dattelbäumen leben. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Anders als den Dajjal fürchte ich für euch mehr. Das heißt, etwas anderes als den Dajjal selbst fürchte ich für euch viel mehr. Wenn er erscheint, während ich unter euch bin, das heißt, während der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam unter den Muslimen ist, er sagte, während ich unter euch bin, so bin ich sein Gegner auf eurer Seite. Das heißt, wenn Dajjal kommt und ich bin noch am Leben, bin ich sein Gegner auf eurer Seite. Das heißt, anfangs wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch nicht, ob der Dajjal in seiner Zeit erscheinen wird oder nicht. Das heißt, das war noch unklar, das verstehen wir aus diesem Hadith. Wenn er erscheint und ich bin nicht unter euch, so ist jede Person sein eigener Verteidiger oder Beschützer. Das heißt, jede Person ist dann auf sich, ist dann auf sich selber angewiesen. Bruder, nimm doch dieses Ding. Und weiter sagte der Gesandte Allahs: Und Allah ist mein Khalifa über jede Person, die ein Muslim ist. Das heißt, Allah ist ihr Wächter und Beschützer über die Muslime. Wahrlich, er, also der Dajjal, ist ein junger Mann mit extrem lockigem Haar. Und dann sagte er über sein Auge eine Sache, was ich nicht übersetzen konnte. Auf jeden Fall haben wir schon viel über die Augen des Dajjal berichtet, dass ein Auge herausguckt, dass ein Auge drin ist, dass er bei beiden Augen eine Sehschwäche hat, dass ein Auge komplett nicht sehen kann und so weiter. Und ich sage, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und ich sage, er ähnelt Abdul Uzza ibn Khatun. Das ist ein Mann, der in der Zeit der Jahiliyyah gestorben ist. Deswegen auch Abdul Uzza. Wer auch immer von euch ihn erreicht, so soll er über ihn den Beginn von Suratul Kahf lesen. Das heißt, wenn man mit Dajjal zusammentrifft, soll man die ersten 10 Verse von Suratul Kahf lesen. Er wird bei einem Grenzland zwischen Scham und Irak auftauchen. Er wird die Fitna schnell auf der Rechten verbreiten. Und er wird die Fitna schnell auf der Linken verbreiten. Das heißt, die Fitna wird sich sehr schnell verbreiten, wenn Dajjal erstmal da ist. Sehr schnell. O Diener Allahs, sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, O Diener Allahs, seid fest. Er hat gesagt, seid fest, seid standhaft. Wir sagten, O Gesandte Allahs, und wie lange wird er auf der Erde verweilen? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, 40 Tage. Ein Tag wird wie ein Jahr sein. Ein Tag wird wie ein Monat sein. Ein Tag wird wie eine Jumu'ah sein, das heißt wie eine Woche. Und die restlichen Tage werden wie eure Tage sein. Wir sagten, O Gesandte Allahs, bezüglich des Tages, der wie ein Jahr sein wird, ist es genug, die Gebete eines Tages zu vollziehen? Das heißt, soll man in diesem ganzen Jahr, also in diesem Tag, der so lang ist wie ein Jahr, sollen wir nur 5 Gebete beten? Das war die Frage. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, nein, schätzt sie ab. Das heißt, man soll in 24 Stunden die 5 Gebete abschätzen. Schätzt sie ab. Wir sagten, O Gesandte Allahs, wie schnell ist er auf der Erde? Das heißt, wie schnell wandert er auf der Erde umher? Wie schnell ist er unterwegs? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wie Regen, hinter welchem der Wind ist. Er wird zu einem Volk gehen, sie einladen, das heißt, seine Dawa verbreiten, sie einladen zu sich, und sie werden an ihn glauben und ihm folgen. Das heißt, sie werden seiner Einladung folgen. Dann wird er dem Himmel befehlen, und der Himmel wird Regen geben. Und die Früchte der Erde werden wachsen. Ihr Vieh wird am Ende des Tages mit größeren Höckern zurückkehren als je zuvor. Und sie werden mehr Milch produzieren, als sie es vorher je taten, diese Tiere. Und sie werden mehr Fleisch an sich haben, als sie zuvor es jemals hatten. Das heißt, das ist eine große Fitna für diese Leute. Ja, er kommt mit diesen ganzen Versuchungen, Regen, Essen, alles, nur folgt ihm. Dann werden die Menschen ihm folgen. Weil wir haben auch schon erwähnt, dass in dieser Zeit eine Dürre ist. Das heißt, es wird nichts geben an Essen und diese Sachen. Und die Menschen sind bedürftig. Jeder ist in Not. Und in der größten Not wird der Dajjal auftauchen und mit noch größeren Versuchungen dann. Das heißt, er wird sie locken. Und die Menschen werden natürlich, die nicht standhaft sind, die nicht islamisch sind, werden schnell in diese Sachen, werden ihnen schnell folgen. Dann wird er zu einem anderen Volk gehen und sie einladen. Und sie werden seine Rede zurückweisen. Und sie werden ihn verlassen. Sie werden in eine Dürre eintreten. Obwohl sie glauben, werden sie in eine Dürre eintreten. Das heißt, sie werden nichts haben. Und sie werden nichts in ihren Händen von ihrem Besitz haben, sagte der Gesandte Allah. Sie werden nichts in ihren Händen von ihrem Besitz haben. Der Dajjal wird an einem unfruchtbaren Land vorbeiziehen und wird sagen, bring deine Schätze hervor. Und die Schätze werden ihm wie Bienenschwärme folgen. Das heißt, er geht an einem Land vorbei oder an einem Berg und er sagt, komm mit deinen Schätzen heraus. Und alles kommt heraus von Schätzen an Rohstoffen oder an Früchten. Und diese Sachen werden ihm folgen wie Bienenschwärme. Dann wird er einen Mann rufen, der in seiner Jugend ist, und er wird ihn mit dem Schwert schlagen und ihn in zwei Hälften teilen. Dann wird er ihn zurückrufen und er wird mit einem strahlenden Gesicht kommen, lachend, dieser Mann. Während er in diesem Zustand ist, der Dajjal, wird Allah subhanahu wa ta'ala Al-Masih ibn Maryam, also Isa, Al-Masih ibn Maryam herabsenden. Und er wird herabkommen bei dem weißen Minarett in Ostdamaskus. Er wird in zwei Gewändern sein, welche gefärbt mit Safran oder ähnlichem sind. Seine Hände werden auf den Flügeln von zwei Engeln sein, wenn er herabkommt. Wenn er seinen Kopf senkt, werden Tropfen von ihm fallen. Und wenn er ihn hebt, werden Perlen von ihm fließen. Das heißt Schweiß, der so aussieht wie Perlen. Kein Ungläubiger riecht den Geruch seines Atems, ohne dabei zu sterben. Jeder Ungläubige, der den Geruch seines Atems riechen wird, wird sterben. Und sein Atem, von Isa ibn Maryam, a.s., sein Atem endet, wo sein Blick endet. Das heißt, sein Atem wird so weit gehen, wie sein Auge gucken kann. Und er wird alle Ungläubigen erreichen und sie werden sterben. Er wird den Dajjal aufsuchen, bis zu der Tür von Lot, einer Stadt bei Jerusalem, und ihn dort töten. Dann wird Isa ibn Maryam zu einem Volk gehen, die beschützt waren vor dem Dajjal. Das heißt, die haben vorher, wir wissen, vorher haben die in einer Dürre gelebt oder hatten es schwer. Aber jetzt, wo der Dajjal tot ist, kommt Isa ibn Maryam zu ihm und er wird über ihr Gesicht streichen. Dabei wird er ihnen ihre Stellung im Paradies nennen. Während er in diesem Zustand ist, wird Allah subhanahu wa ta'ala Isa eingeben. Was wird er ihm eingeben? Ich habe wahrlich Sklaven von mir freigelassen. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu Isa sagen, ich habe wahrlich Sklaven von mir freigelassen. Sklaven, gegen die keiner die Fähigkeit hat, zu kämpfen. Das heißt, jetzt kommt eine Truppe, gegen die kann keiner kämpfen. So versammle meine Sklaven, das heißt deine Gefährten, die jetzt mit dir sind, versammle meine Sklaven und bringe sie zu dem Berg. Allah wird dann Yajuj und Majuj losschicken. Und das sind zwei Völker, wir wissen, das sind zwei Völker, die eine große Anzahl von Menschen, das heißt, das sind sehr, sehr viele Menschen. Und wir werden sehen, wie viele das sind. Allah wird dann Yajuj und Majuj losschicken und sie werden von allen Richtungen kommen. Das heißt, von allen Richtungen kommen die jetzt. Stellt euch das mal vor. Wir kennen Filme oder solche Sachen, aber das ist Realität, wird das sein. Kein Hollywood-Film, das wird richtige Realität sein. Ein gewaltiger Krieg. Der erste von ihnen wird an dem See At-Tabariya vorbeigehen und davon etwas trinken. Und das ist ein ganz großer See. Ihr könnt das bei Wikipedia oder bei Google eingeben. Das ist ein riesengroßer See. Wo ist der? Das ist in der Nähe von Israel oder sogar vielleicht bei Israel. Das wusste ich mal, aber das ist, ich meine bei Israel, das kann man eingeben, ein riesengroßer See ist das. Und der erste wird vorbeigehen und davon etwas trinken. Der letzte von ihnen wird vorbeigehen und er wird sagen, einst war Wasser in ihm. Das heißt, einen ganzen See werden sie leer trinken. Einen ganzen See, so viele sind das. Allahs Prophet, Isa und seine Gefährten werden belagert, bis der Kopf eines Ochsen für einen von ihnen besser ist als 100 Dinar für einen von euch. Das heißt, was heißt das? Das heißt, sie sind wieder notbedürftig. Sie haben gar nichts. Sogar für den Kopf eines Ochsen würden sie mehr als 100 Dinar geben, wenn sie das hätten. Das heißt, so viel Wert wird das, so ein Wert wird das haben. Allahs Prophet Isa und seine Gefährten werden Allah bitten und werden zu Allah Duat machen. Sie werden ihn bitten. Und er wird zu ihnen, Yajuj und Majuj, An-Naghaf senden. Das sind Würmer, die in den Nasen von Kamelen und Schafen sind. Und die wird Allah in ihren Nacken senden, von Yajuj und Majuj. Und dann fallen sie runter, wie der Tod einer einzigen Seele. Das heißt, alle auf einmal, zack, weg. Dieses ganze Volk, alle weg, auf einmal tot. Fallen einfach um, wenn diese in die Nacken kommen. Alle auf einmal. Dann werden Allahs Prophet Isa und seine Gefährten zur Erde herabsteigen, von dem Berg, wo sie sich versteckt haben. Sie werden zu der Erde herabsteigen. Dort werden sie nicht einen Platz finden, der die Größe einer Handspanne hat, außer, dass er gefüllt ist mit einem abscheulichen Geruch und Verwesung. Das heißt, kein Platz, den sie vorfinden, wo ein abscheulicher Geruch und Verwesung ist. Allahs Prophet Isa und seine Gefährten werden Dua zu Allah machen. Und er wird Vögel senden, welche Hälse wie Bucht, das sind Kamele mit langen Hälsen oder mit langen Nacken, die werden solche, das sind Vögel, die werden so einen langen Hals haben. Sie werden sie, die verwesten Leichen, hinschmeißen, wo? auch immer Allah es will. Dann wird Allah einen Regen herabsenden, der weder von einem Haus, vor einem Haus, noch vor Wabar, sprachlich Ha, abgehalten wird. Das heißt, dieser Regen wird alles treffen. Dieser Regen wird überall wird herunterregnen. Allah wird die Erde waschen, säubern und sie wie Zala verlassen, ein Spiegel. Das deutet darauf hin, dass die ganze Erde sauber gereinigt wird. Dann wird zu der Erde gesagt, lass deine Früchte wachsen und bring deine Wohltaten hervor. Zu dieser Zeit wird eine Gruppe von einem einzelnen Granatapfel essen und wird Schatten in seiner Schale finden. Von einem Granatapfel werden die essen und Schatten von seiner Schale bekommen. Und die Milch wird gesegnet sein. Das heißt, da wird Baraka in ihr sein. Ja, wie Essen, wenn es gesegnet ist, wird man schneller satt. Wodurch ein milchgebendes Kamel wird ausreichend sein für eine große Gruppe von Menschen. Ein milchgebendes Kamel wird ausreichend sein für eine große Gruppe von Menschen. Und eine milchgebende Kuh wird genug sein für einen Stamm von Menschen. Und ein milchgebendes Schaf wird ausreichend sein für eine Gruppe von Verwandten. Ein Schaf für eine ganze Gruppe von Verwandten. Während sie in diesem Zustand sind, wird Allah einen guten Wind senden. Nicht der Wind, womit die Völker vernichtet wurden, sondern er wird einen guten Wind senden. Und er wird sie unter die Achseln nehmen, dieser Wind. Er wird jede Seele von jedem Mu'min und Muslim nehmen. Und die Allerschlechtesten der Menschen werden übrig bleiben. Das heißt, die danach übrig bleiben, das sind die schlimmsten Menschen, die auf dieser Erde gewandelt sind. Und sie werden sich engagieren im Geschlechtsverkehr. Oder sie werden Geschlechtsverkehr offen betreiben, diese Menschen. Die werden Geschlechtsverkehr im Offenen machen. Ja, diese schlechten Menschen, die übrig bleiben. Die werden Geschlechtsverkehr im Offenen machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie die Esel es tun. Über sie wird die Stunde einbrechen, über diese Menschen. Und dieser Hadith ist bei Muslim. Es gibt auch die gleiche Überlieferung mit folgendem Zusatz. Einer wird sagen, was wir vorhin gesagt haben, einer wird sagen von Yajuj und Majuj, eins war Wasser in ihm, in dem See. Sie werden dann so lange reisen, bis sie an dem Berg von El-Khamar enden. Und es ist der Berg von Jerusalem. Sie werden sagen, diese Yajuj und Majuj, diese Völker, werden sagen, wir haben diejenigen auf der Erde getötet. Kommt, lasst uns die töten, die im Himmel sind. Das heißt, die sich jetzt im Berg dort versteckt haben. Komm, lasst uns die auch noch umbringen. Und da sind ja Isa und die Gefährten. Sie werden ihre Pfeile in Richtung Himmel schießen. Yajuj und Majuj. Die werden ihre Pfeile in Richtung Himmel schießen. Und Allah wird ihre Pfeile gefärbt in Blut zurücksenden. Und Imam Ahmed berichtete es auch. Aber mit dem Zusatz, sie werden die verwesten Leichen hinschmeißen, wo auch immer Allah es will. Und er wird sie in Maibal schmeißen. Ibn Hajar fragte, was ist Maibal? Er antwortete, der Ort, wo die Sonne aufgeht. Also Imam Ahmed antwortete, der Ort, wo die Sonne aufgeht. Ibn Majah überlieferte es auch, diesen Hadith, aber mit dem folgenden Zusatz. Die Menschen, jetzt guck mal, wie viele Yajuj und Majuj sind, die Menschen werden die Bögen, Pfeile und Schilder von Yajuj und Majuj für eine Dauer von 7 Jahren verbrennen. Das heißt, 7 Jahre lang werden die diese Sachen verbrennen von Yajuj und Majuj. Wie viele diese Menschen sind. Und stellt euch jetzt diese Situation vor, wenn wir in dieser Zeit sein sollten. Weil Allah alim, das kann passieren. Das ist nicht ein Märchen und es wird auf jeden Fall passieren. Und das werden wir auch in den nächsten Hadith sehen. Es wird auf jeden Fall passieren. Nur die Frage ist, ob wir bereit für diese Sache sind. Ob wir von diesen Leuten werden, wenn die ein bisschen Hunger haben, dass wir uns sofort dem Dajjal anschließen würden. Es ist leicht zu sagen, nein, das würden wir nicht machen, auf gar keinen Fall. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kennt unseren Zustand und kennt unseren Iman, ob das passieren würde. Kommen wir zum nächsten Hadith. Umama al-Bahili, radiallahu anhu, sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hielt uns eine Predigt. Das meiste davon war die Rede über den Dajjal, vor welchem er, sallallahu alaihi wasallam, warnte. Von seiner Predigt sagte er, also sallallahu alaihi wasallam, der Prophet, seit der Zeit, als Allah erschuf und die Kinder von Adam verbreitete, also auf der Erde verbreitete, war noch nie eine Fitna so groß, wie die Fitna des Dajjal sein wird. Also das heißt, es wird keine größere Fitna als diese Fitna geben, als die Fitna des Dajjal. Allah hat keinen Propheten geschickt, außer dass er, subhanahu wa ta'ala, seine Leute oder sein Volk, also dieser Prophet, dass er nicht seine Umma vor dem Dajjal warnte. Das heißt, es gab keinen Propheten, der nicht vor dem Dajjal warnte. Weiter sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ich bin der letzte der Propheten. Und das auch für die Ahmadiyya, die Qadianis. Die sagen, wir haben einen Prophet oder irgendeiner kommt mit einem Prophet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah sallallahu alaihi wasallam sagt euch im Koran ganz klar. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt hier, ich bin der letzte der Propheten. Das heißt, es gibt keinen Prophet nach mir. Jeder, der kommt und sagt, ich bin ein Prophet, der ist ein Lügner. Das nicht. Der ist ein Lügner. Und er sagte, und ihr seid die letzte Umma. Deshalb wird er unter euch mit Sicherheit erscheinen. Weil er kam noch nicht bis jetzt. Ja, der Dajjal. Und er sagte, deshalb wird er unter euch mit Sicherheit erscheinen. Wenn er erscheint, während ich unter eurer Mitte bin, oder in eurer Mitte bin, dann bin ich der Beschützer von jedem Muslim. Und wenn er nach mir erscheint, so ist jede Person sein eigener Beschützer. Und Allah ist mein Khalifa über jeden Muslim. Das heißt, ihr Wächter und Beschützer. Er wird bei einem Grenzland zwischen Scham und Irak auftauchen. Er wird seine Fitna schnell auf der Rechten verbreiten. Und er wird seine Fitna schnell auf der Linken verbreiten. Ich werde eine Eigenschaft von ihm beschreiben, mit der ihn noch kein Prophet vor mir beschrieben hat. Er wird damit anfangen zu sagen, ich bin ein Prophet. Der Dajjal wird anfangen zu sagen, ich bin ein Prophet. Aber es gibt keinen Propheten nach mir, sagte der Prophet, es gibt aber keinen Propheten nach mir. Danach wird er sagen, ich bin euer Herr. Also der Dajjal wird dann zu den Menschen sagen, ich bin euer Herr. Aber ihr werdet euren Herrn nicht sehen, bis ihr stirbt. Das heißt, das ist eine Regel. Du kannst Allah nicht sehen, bevor du stirbst. Er ist einäugig und wahrlich, Allah, euer Herr, ist nicht einäugig. Zwischen seinen Augen steht Kafir geschrieben. Das wird jeder Gläubige lesen können, unabhängig davon, ob er schriftkundig oder schriftunkundig ist. Das heißt, egal ob er lesen kann oder nicht, jeder Gläubige wird das lesen können. Von seiner Fitna ist es, dass er mit sich das Paradies und das Feuer haben wird. Sein Feuer ist in Wahrheit das Paradies und sein Paradies ist in Wahrheit das Feuer. Wer auch immer mit seinem Feuer getestet wird, so soll er Zuflucht bei Allah suchen und den Beginn der Suratul Kahf lesen. Es wird kühl und friedvoll für ihn sein, das Feuer. So wie das Feuer für Ibrahim war. Von seiner Fitna ist es, dass er zu einem Beduinen sagen wird, stell dir vor, der Dajjal wird zu diesem Beduinen sagen, stell dir vor, ich würde deine Mutter und deinen Vater erwecken aus ihren Gräbern. Wirst du bezeugen, dass ich dein Herr bin? Der Beduine wird sagen, ja. Danach werden zwei Satane, zwei Shayatin, werden dann vor ihm erscheinen, vor diesem Beduinen, in der Gestalt seines Vaters und seiner Mutter. Und sie werden sagen, die Fitna wird noch größer. Dein Vater und deine Mutter kommen zu dir. Und die werden dann noch zu ihm sagen, O mein Sohn, folge ihm, denn wahrlich, er ist dein Herr, er ist dein Rabb. Was für eine große Fitna. Von seiner Fitna ist es, dass er Kontrolle über eine Seele haben wird. Und er wird sie zerschneiden. Er wird sie durch zerschneiden und dann ist sie natürlich tot. Er wird sie zerschneiden mit einer Säge und er wird sie in zwei Streifen aufteilen, diese Seele oder diesen Körper dann. Er wird sagen, schaut auf meinen Sklaven. Also er sagt zu den Leuten, ich bin ja der Rabb, ich bin der Herr. Dann wird er sagen, schaut auf meinen Sklaven. Nun werde ich ihn wahrlich erwecken. Er sagt das schon vorher. Er sagt, ich werde ihn jetzt erwecken. Und dann wird er behaupten, dass er einen anderen Herrn als mich hat. Und das ist ja auch die Wahrheit. Aber für die Menschen, die seine Folger sind, Das wird so aussehen, als ob er die Wahrheit spricht. Dann wird Allah ihn erwecken, diese Person. Allah wird ihn erwecken. Und der Khabith, also der Dajjal, wird sagen, wer ist dein Herr? Er wird zu ihm sagen, wer ist dein Herr? Er wird sagen, mein Herr ist Allah und du bist der Feind von Allah, der Dajjal. Bei Allah, dieser Mann sagt weiter, bei Allah, ich hatte noch nie eine klarere Wahrnehmung von dir, als ich sie heute habe. Also ich hatte noch nie ein klareres Bild von dir oder ich weiß jetzt richtig über dich Bescheid, wie man jetzt sagen würde. Dieser Hadith ist bei Ibn Majah. Bei der Überlieferung von Abu Sa'id, radiallahu anhu, berichtete er, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, von meiner Umma wird dieser Mann die höchsten Stufen im Paradies haben. Abu Sa'id, radiallahu anhu, sagte weiter, bis er starb, dachten wir nicht, dass dieser Mann ein anderer sein kann als Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Die haben gesagt, wir dachten auf jeden Fall, das ist Omar. Weil kein anderer, haben wir gedacht, kann das machen. Aber Omar ist gestorben. Das heißt, das wird ein anderer Mann sein als Omar. Al-Muharibi sagte, dann kamen wir zurück zu dem Hadith von Abu Rafa'i, der dann sagte, von seiner Fitna ist es, dass er dem Himmel befehlen wird, zu regnen. Und es wird regnen. Der Dajjal kommt und wird sagen, es soll regnen und es wird regnen. Und der Erde wird er befehlen, dass es ihre Früchte herausgibt. Also nicht nur Früchte, dazu zählt auch Gemüse, alles was die Erde an nutzbaren Essen herausbringt, wird der Dajjal befehlen. Bring es heraus und das wird, und es wird seine Früchte herausgeben. Aber wenn ich jetzt Früchte sage, dann wisst ihr, dass damit nicht nur Früchte gemeint sind, nicht nur Äpfel und so, sondern alles, was nutzbar zu essen ist oder was man essen kann. Von seiner Fitna ist es, an einem Gebiet vorbei, dass er an einem Gebiet vorbeiziehen wird und die Menschen dort werden nicht an ihn glauben. Dann wird ihr ganzes Vieh zugrunde gehen. Ihr ganzes Vieh, was sie haben, das ist ihr Lebensinhalt, von wovon sie leben, alles wird zugrunde gehen. Und von seiner Fitna ist es, dass er an ein Gebiet vorbeiziehen wird und die Menschen dort werden an ihn glauben. Dann wird er dem Himmel befehlen, Regen zu geben und es wird regnen. Er wird der Erde befehlen, dass sie ihre Früchte, die Vegetation herausgibt und die Erde wird ihre Vegetation oder die Früchte herausgeben. Ihr Vieh wird am Ende des Tages fetter und größer zurückkehren als je zuvor, mit mehr Fleisch als jemals zuvor. Er wird mit seinem Fuß auf jedem Teil der Erde stampfen, dort erscheinend, also an jedem Platz, außer Mekka und El-Medina. Von welchem Bergpass von ihnen, also von diesen Städten, er auch geht, wird ein Engel mit einem aus der Scheide gezogenen Schwert ihn treffen, das heißt schon auf ihn warten, auf den Dajjal. Dann wird er neben einem kleinen roten Berg gehen, wo der salzige Teil des Landes endet. Danach wird El-Medina drei Erdbeben haben und alle männlichen und weiblichen Munafiqun, alle Heuchler, werden zu ihm gehen, zu Dajjal. In Medina wird es drei Erdbeben geben, danach werden die ganzen Heuchler zu Dajjal gehen. Dieser Tag wird der Tag der Erlösung, der Befreiung genannt, Yawmul Khalas. Danach ist fertig. Die Stadt Medina ist befreit von dem Munafiqun. Ja? Sharik fragte, O Gesandter Allahs, wo werden die Araber während dieser Tage sein? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, sie werden wenige sein und die meisten von ihnen werden in Jerusalem sein. Er sagte, sie werden wenige sein und die meisten werden in Jerusalem sein. Ihr Imam wird ein rechtschaffener Mann sein. Während ihr Imam nach vorn geht, um sie im Gebet zu führen, wird Isa ibn Maryam herunterkommen. Dieser Imam wird rückwärts gehen, sodass Isa nach vorne gehen kann und das Gebet führen kann. Isa wird seine Hand zwischen seine Schultern tun. Das heißt, von dem Imam, er wird ihn aufhalten. Ja? Auf dem Rücken wird er die Hand so platzieren. Und wird dann zu dem Imam sagen, geh nach vorn und bete. Denn es wurde wahrlich für dich geltend gemacht. Das heißt, das wurde für dich gemacht, dass du der Imam bist. Obwohl Isa ist einer der größten Gesandten, die es jemals gab. Und er wird hinter unserem Imam beten. Ihr Imam wird das Gebet führen. Und wenn er beendet, wird Isa sagen, er richtet das Tor. Es wird geöffnet und hinter ihm wird der Dajjal und mit ihm 70.000 Juden sein. Mit dem Dajjal werden 70.000 Juden sein. Jeder von ihnen wird ein Schwert haben, geschmückt mit einer Glocke oder mit einem Überzug. Das kam aus der Übersetzung nicht richtig hervor. Wenn der Dajjal ihn anguckt, ja, wenn der Dajjal Isa ibn Maryam anguckt, wird sich der Dajjal auflösen. Der Dajjal wird sich auflösen. So wie sich Salz in Wasser auflöst. Subhanallah, wie sich Salz in Wasser auflöst. Er wird gehen, versuchen zu fliehen. Und Isa wird sagen, wahrlich, ein Hieb, ein Schlag dir abzugeben an dich, von dem du nicht fliehen wirst. Isa wird ihn an dem östlichen Tor einholen, wo er ihn töten wird. Allah wird die übrig gebliebenen Juden, also geschlagen machen. Ein Jude wird sich nicht verstecken hinter allem, was Allah erschuf, außer dass Allah diese Sache dazu bringt, zu reden. Egal ob es ein Stein, ein Baum, eine Wand oder ein Tier ist, außer der Gharqada oder Gharqak-Baum. Denn er ist von ihren Bäumen. Alles wird sprechen und nur sagen, ja Abdullah, Muslim, das ist ein Jude, so komm und töte ihn. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, seine, von Isa alaihi wasallam, die Tage sind für 40 Jahre. Ein Jahr ist wie ein halbes Jahr. Ein Jahr ist wie ein Monat und ein Monat ist wie eine Jumu'ah. Und die letzten Tage von ihm sind kurz. Am Morgen, das heißt die restlichen Tage, in der Isa a.s. da sein wird, sind ganz kurze Tage. Wie kurz? Am Morgen wird einer von euch an den Toren von El-Medina sein und er wird das andere Tor nicht erreichen, bis die Nacht einbricht. Das heißt, man versucht nur in Medina von einem Tor zum anderen und schon ist die Nacht hereingebrochen. Es wurde zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, wie sollen wir in diesen kurzen Tagen beten? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, schätzt die Gebete so ab, wie er es jetzt in diesen langen Tagen macht, dann betet. Das heißt nicht, dass in den langen Tagen die Gebete abgeschätzt wurden, sondern dass man das Gebet so abschätzen soll, dass das wie auf die langen Tage zutrifft. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Isa ibn Maryam wird ein fairer Richter sein und er wird nur ein Imam in meiner Umma sein. Er sagt, er wird nur ein Imam in meiner Umma sein. Das heißt, kein neuer Prophet oder kein Gesandter mit einer Botschaft. Er hat gesagt, er wird nur ein Imam in meiner Umma sein. Er wird das Kreuz zerstören und das Schwein töten als ein Symbol. Weil die Christen, ja, die nehmen ja das Kreuz als Symbol für ihre Gottheit oder keine Ahnung, was die machen. Auf jeden Fall wird er das zerstören. Damit zeigen, dass das falsch ist, was sie machen. Er wird die Jizya aufheben und die Sadaqa übrig lassen. Denn es wird einen Überfluss an Wohlstand geben, beziehungsweise Überfluss an Reichtum. Sodass die Ziegen und Kamele nicht gesucht werden, damit ist gemeint, von jemandem, der Zakat eintreibt. Es wird ja auch für Ziegen, Kamele Zakat genommen. Diese Sachen werden nicht mehr gesucht. Es gibt niemanden, für den man mehr Zakat geben kann. Gift wird von allem entfernt, was Gift in sich hat. Sodass ein Baby seine Hand in den Mund einer Schlange hineinstecken wird, aber es wird ihm nicht schaden. Das heißt, dem Baby wird es nicht schaden. Ein Kind wird einen Löwen verjagen, aber es wird ihm nicht schaden. Und ein Wolf wird unter Schafen sein, als ob er ihr Hund wäre. Ein Wolf unter Schafen, aber als ob er ihr Hund wäre. Das heißt, eine ganz friedliche Zeit. Die Erde wird mit Frieden gefüllt sein, wie ein Gefäß mit Wasser gefüllt ist. Und wie ist ein Gefäß, wenn es mit Wasser gefüllt ist? Es gibt keinen Platz, wo das Wasser nicht herankommt. Ist richtig? Wenn man ein Gefäß hat und Wasser reinfüllt, füllt sich erst unten alles mit Wasser, bis kein Platz übrig ist. Und die Welt wird eins sein. Das heißt, da wird eine Einheit sein. In was? In der Aussage, La ilaha illallah. Keiner hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Die Kriege werden vorbei sein und die Quraysh werden ihre Herrschaft übernehmen von den Ungläubigen, die sie von ihnen nahmen. Und die Erde wird wie ein Waschbecken sein aus Silber. Ihre Früchte werden wachsen wie in der Zeit von Adam. Wie in der Zeit von Adam werden die Früchte sein. Eine Gruppe wird sich über einem Bündel Trauben versammeln und es wird sie füllen. Das heißt, es wird sie satt machen. Und eine Gruppe wird sich über einen einzelnen Granatapfel versammeln und es wird sie füllen. Ein Ochse wird so viel, hat er gesagt, wird so und so viel wert sein. Damit ist gemeint viel wert. Und ein Pferd wird ein paar Dirham wert sein, hat er gesagt. Es wurde gesagt, O Gesandter Allahs, was wird die Pferde so billig machen? Die haben gesagt, was wird die Pferde so billig machen? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, sie werden danach nie wieder für den Krieg beritten werden. Das heißt, die Kriegszeit ist vorbei. Es wurde gesagt, und was wird ein Ochsen teuer machen? Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, um die gesamte Erde zu pflügen. Das heißt, heute haben wir einen Mähdrescher, oder nicht einen Mähdrescher, auf jeden Fall einen Trecker, das geht in den Boden und das dreht die Erde um. Ja? Aber früher hat man das mit so starken Tieren gemacht, wie zum Beispiel ein Ochsen. Und der Flug kommt in den Boden und dreht die Erde. Und das wird, ein Ochse wird so viel wert sein, weil die ganze Erde gepflügt werden muss. Aber bevor der Dajjal herauskommt, wird es drei extrem schwere Jahre geben, wo die Menschen mit schwerem Hunger heimgesucht werden. Allah wird dem Himmel befehlen, ein Drittel des Regens zurückzuhalten. Und er wird der Erde befehlen, ein Drittel von seinen Früchten zurückzuhalten. Dann in dem zweiten Jahr wird Allah subhanahu wa ta'ala dem Himmel befehlen, zwei Drittel von dem Regen zurückzuhalten. Und der Erde wird er befehlen, zwei Drittel von ihren Früchten zurückzuhalten. Und in dem dritten Jahr wird er subhanahu wa ta'ala dem Himmel befehlen, den ganzen Regen zurückzuhalten. Sodass nicht ein Tropfen Regen fallen wird. Nicht ein Tropfen auf diesem Planeten wird fallen. Und er subhanahu wa ta'ala wird der Erde befehlen, alles von ihren Früchten zurückzuhalten, sodass nicht eine einzige Frucht wächst. Auch wird jeder Besitzer von Dhulf, ein Name für die Füße von Kamelen, Ziegen und Schafe, jeder von diesem Besitz wird untergehen, außer das, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Es wurde gesagt, was wird die Menschen in dieser Zeit am Leben halten? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, At-Tahlil, At-Tasbih und At-Tahmid. Das bedeutet, die Aussagen La ilaha illallah, Subhanallah und Alhamdulillah. Das wird durch sie strömen, wie das Strömen der Nahrung. Und das wurde berichtet bei Ibn Majah. Und das sind die Hadith, die ich noch erwähnen wollte. Und damit wir noch einmal ganz kurz erwähnen, was die Nutzen von diesen ganzen Sitzungen sind. Das sind unter anderem erstmal, dass wir unseren Glauben kennenlernen. Dass wir die authentische Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah kennenlernen. Ja? Dass wir wissen, womit sich dieser Glaube beschäftigt. Und dass wir auch auf diese Sache uns vorbereiten. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viel über diese Sachen gesprochen. Über die Endzeit, über den Dajjal, über die Aqidah an sich natürlich. Das war überhaupt die Aufgabe. Und jetzt haben wir alles gehört und wir haben das jedes Mal erwähnt. Und wir werden es auch heute nochmal erwähnen. Weil die Erinnerung nützt dem Gläubigen. Was können wir von diesen Sachen herausziehen? Die erste Sache ist, oder eine der Sachen ist, dass wir uns auf diesen Krieg vorbereiten müssen. Und jeder von uns, ob er es will, ob er es nicht will, auch draußen die Menschen, jede Frau, jedes Kind, jeder befindet sich, sobald er in diese Erde eintritt, metaphorisch gesehen jetzt, befindet sich in einem Krieg. Jeder. In was für einem Krieg? Wer sind die Armeen dieses Krieges? Ganz einfach. Die Armeen sind geteilt in zwei. Die Armee oder die Anhänger Allahs und die Anhänger Shaitans. Es gibt nichts anderes. Das bedeutet, jeder ist in diesem Krieg drin. Ob er das will oder nicht. Weil Shaitan macht seine Arbeit. Er greift ganze Zeit die Menschen an. Aber machst du auch deine Arbeit gegen Shaitan? Das ist die Frage. Kämpfst du auch gegen ihn? Oder kämpfen wir gegen ihn? An erster Stelle geht das natürlich immer an mich. Und wenn man immer standhaft ist und Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht und seine Befehle ausführt und die Sachen, die auch erwünschenswert sind, ausführt und sich von den großen Sünden fernhält, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala jemanden beschützen. Ja, er wird dich beschützen und auf dich aufpassen. Aber wenn du nur standhaft bist, wenn du mit Brüdern bist, wo kein Haram ist, wo kein Zina ist, wo kein Alkohol ist, wo keine Ahnung was ist, kein Fernseher ist. Hier, wie sollen wir jetzt hier Fernseher gucken? Hier ist kein Fernseher, wir können hier keinen Fernseher gucken. Hier ist leicht standhaft zu sein. Wie können wir Zina machen? Hier ist keine Frau. Wie können wir jetzt Zigaretten rauchen? Hier gibt es keine Zigaretten. Wie können wir jetzt, keine Ahnung, egal was machen. Hier gibt es jetzt nichts, hier. Hier ist es einfach standhaft zu sein. 2 Stunden in der Woche, freitags einmal in der Woche standhaft zu sein. Das ist kein Problem. Die wahre Taqwa ist standhaft zu sein, wenn man alleine ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nur mit dir ist. Wenn nur Allah subhanahu wa ta'ala mit dir ist. Ob du dann auch dich von den Sünden fernhältst. Ob du dann die Sachen machst, die Allah subhanahu wa ta'ala von dir will. Oder ob du sagst, ich habe jetzt keine Zeit oder ich habe jetzt keine Lust. Der Shaitan kennt diese Sache nicht. 24 Stunden versucht er, gegen dich zu kämpfen. Die ganze Zeit, er gibt keine Auszeit. Er macht seine Arbeit richtig, wie er das machen muss. Aber machen wir unsere Arbeit auch richtig? Oder geben wir auch Leerlauf? Oder torkeln wir auch manchmal, dass wir da sind? Oder dass wir zweigleisig fahren? Dass wir sagen, heute ein bisschen Islam? Oder 4-5 Stunden Islam? Und 2-3 Stunden Dunya? Oder 2-3 Stunden einfach abschalten? Und dann wieder so immer hin und her wanken? Weil wie wollen wir der großen Fitna standhalten? Der Fitna von Dajjal, wenn er uns versucht, mit Essen, mit Hunger, mit unserem ganzen Besitz, wenn es vielleicht nur noch Vieh geben wird, was man als Besitz hat. Und dass man davon essen kann, trinken kann. Und er versucht uns mit diesen Sachen. Aber heute geben wir schon auf. Wegen was? Wegen Umfeld. Weil die uns sagen, ja, du musst arbeiten gehen. Du musst dein Bad kürzen. Juma, ja, da machst du, jede dritte Juma gehst du. Oder wenn das auch nicht geht, versuch irgendwie einen Ausweg. Weil Arbeit, das muss sein. Arbeit muss sein. Okay, Arbeit muss sein. Ja. Der Prophet hat auch die Menschen dazu engagiert, zu arbeiten. Und er hat auch in einem Hadith gesagt, die obere Hand ist besser als die untere. Das heißt, die, die gibt, ist besser als die, die nimmt. Aber wenn das beinhaltet, Haram zu machen, dann ist besser nicht zu arbeiten. Dann ist besser nicht zu arbeiten. Lebensmittelmarkt, ne Adnan? Lebensmittelmarkt? Du weißt, was ich meine, wenn wir das einmal geschnackt drüber haben. Nein, weiß ich nicht, was du meinst. Du bist auch wieder gefahren. Weiß ich nicht, was du meinst. Können wir gleich drüber reden. Die Sache ist die, wir dürfen jetzt nicht straucheln oder jetzt wackelig sein, weil wenn wir jetzt wackelig sind und uns von unseren Leuten, Bekannten, Freunden oder man macht Sachen wegen irgendjemanden, wie wird das sein, wenn Dajjal kommt und du siehst deine Tochter, deinen Sohn, deine Mutter hungern und dann sagst du, okay, ich werde ihm folgen, damit wir was zu essen haben. Du wirst das nicht so denken, du wirst einfach die Sachen machen. Heute denkst du auch nicht so, okay, ich mache jetzt diese Haram. Shaitan versucht immer, das schön zu reden. Er kommt nicht und sagt, mach Haram, mach so, mach so. Nein, du wirst, das wird schön geredet. Genau wie heute, es wird alles schön geredet. Heute unter praktizierenden Brüdern, unter richtig praktizierenden Brüdern, wenn du sagen würdest, ich schicke meine Tochter nicht in die Schule oder meinen Sohn, weil dort ist gemischt, ab der 5. Klasse schicke ich nicht, dann würden die sagen, das ist zu extrem, heute in Deutschland muss. Nein, du darfst kein Haram machen, das geht nicht. Und wenn du sie dahin schickst oder ihn, du wirst dafür verantwortlich sein. Du wirst bei Allah Rechenschaft abgeben. Weil bei Allah ändert sich das Maß nicht von Haram und Halal, wenn die Zeit sich ändert. Haram, Halal bleibt gleich. Das heißt, jetzt müssen wir alle uns gegenseitig anstrengen. Wir müssen uns gegenseitig helfen und anstrengen. Weil wenn wir uns jetzt nicht anstrengen, werden wir nicht bereit sein für die Zeit, wenn es richtig losgehen wird. Und wir sehen schon, oder ich kann mich selber erinnern, vor ein paar Jahren war es nicht so schlimm, hatten die Muslime nicht so eine große Fitna wie heute. Es wird immer schwerer und es wird immer schwerer. Das heißt, du musst auch immer stärker werden. Der Gegner wird immer stärker und stärker. Das heißt, du kannst nicht schwächer werden. Und du darfst die Zeit nicht vergeuden lassen. Und ich an erster Stelle. Ich rede über mich an erster Stelle. Aber ihr seid meine Brüder und wir müssen uns gegenseitig ermahnen. Deswegen auch jeder muss sich selber Gedanken machen, wie er seinen Tag plant. Und es gab Gelehrte unter den Salaf, die haben gesagt, einer der schlimmsten Menschen auf der Welt ist, der morgens aufsteht und der weiß nicht, was er machen soll. Haben sie gesagt, das ist einer der schlimmsten Menschen auf der Welt, der seine Zeit nicht einteilt. Die haben jede Sekunde, ihr kennt die Geschichten selber, die haben versucht, wenig zu essen oder das Essen so schnell wie möglich, diese Prozedur. Nur, die haben gegessen, um etwas zu machen. Nicht gegessen, weil es schmeckt, sondern die haben das gegessen, um mit diesem Essen was zu machen. Weil wenn die nicht essen, dann sterben die. Die müssen essen. Aber mit diesem Essen haben die einen Zweck dahinter gemacht. Deswegen nur rein und fertig. Und das war das, was ich zu sagen hatte. Und bi'idhnillah werden wir das nächste Mal mit anderen Themen weitermachen. Und wenn es Verständnisfragen gibt, aber dann könnt ihr die jetzt stellen.